dass wir nur im Zuschauerraum drin waren. Und da war dann Folgendes: Der Staatsanwalt saß schon im Gerichtssaal 5:45, nachdem wir quasi durch die Endloskontrolle durchgegangen sind. Und die Urkundsbeamtin saß auch im Gerichtssaal 5:45. Wir haben Platz genommen in den Zuschauerringen und haben gewartet. Es ist 2 Uhr geworden, kein Richter gekommen. 2:05 hat die Urkundsbeamtin telefoniert, hat aber nichts erwähnt, was los ist. Dann habe ich zu unserem Prozessbeobachter gesagt, wenn er um 15:15 nicht da ist, gehen wir, lassen abstempeln, weil dann haben wir anscheinend keinen Bock. Circa 15:45, also 14.14 Uhr ist er dahergekommen. 14, ja. Ist reinkommen in einem Ton, auf, alles aufstehen. Und wir hatten ausgemacht, dass wir sitzen bleiben. Und dann hat er quasi eine Orgie an Ordnungsgeld verteilt. An die Personen, die sitzen in der Sitzung. Es waren ja keine Namen, er hatte Personen, und zwar wegen einer Ungebühr. Dann hat er behauptet, das Recht steht in der ZPO. Er hat dann gesagt, in welchem ZPO und wo, das möchte ich mal sehen. Er hat dann tatsächlich einen Gesetzesparagraf gefunden in GVG. Da steht drin, eine Ungebühr, wenn sich irgendwie Angeklagte, Beklagte, Zuschauer irgendwie lauthals oder irgendwas beschweren, steht ihm das Recht, welche Ungebühr, Bußgeld bis 1.000 Euro zu verhängen. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben unseren freien Willen benutzt. Wir sind sitzen geblieben. Ich werde doch keinen, der mich in 14 Tage vorher, weil ich das Recht ihm hingewiesen habe und dafür 300 Euro Bußgeld gekriegt habe, eine Ehre erweisen. Und einer, der eine Viertelstunde zu spät kommt auf eine sogenannte Verhandlung, ohne dass er sich dafür entschuldigt, hat er wohl eher die Ungebühr geleistet. Nicht einmal der Staatsanwalt ist aufgestanden, wo er reinkommen ist. Der ist nicht aufgestanden. Ja, aber das war ja ein Kommisston. Aufstehen. Aufstehen. So, haben wir nicht gemacht. Dann haben wir noch ein paar Worte gesagt. Dann hat er gemeint, ich habe nichts zu sagen als Zuschauer. Dann haben wir gesagt, wir gehen. Dann hat er der Petra hinterher geschrien, während das hinausgelaufen ist. Und übrigens, ihren Einspruch habe ich kostenpflichtig zurückgewiesen. Ohne Eröffnung, gell? Die Verhandlung war noch nicht eröffnet. Die war noch nicht eröffnet. Er hat da gleich mal Bußgelder verteilt. Dann wollte er quasi die Personalie haben, hat er sein Rudel losgeschickt und wollte uns aufhalten für die Personalie. Dann kam, ja, ich muss weiter so reden, es sind 2 Frauen gewesen, wunderhübsch. Wo ist der? Du bist mein Beispiel, hier, steh bitte auf. 140 Euro. Steh auf, mach den. So, und jetzt stellt ihr euch vor, noch ein bisschen stärker wie der Roland. 2 weibliche Polizisten mit engen Hemden und schusssicherer Weste haben versucht, uns aufzuhalten. Also es war wirklich ein grausames Bild. Ein Kontrollkommando. Also wirklich ekelhaft. Dann hat die noch, um uns zu verarschen, Smiley auf dem Ding draufgehängt, auf der schusssichere Weste. Und die haben die so hingesetzt, auf die Seite. Der Richter hätte die vorschleifen lassen durch die 2 Monster. Wenn die sich geweigert hätte bei Verhandlungsbeginn, wenn man drinnen geblieben wäre, die hätte die zarte Petra geschnappt und hätte es voll auf die Anklagetisch draufgedonnert. Die 2 Monster. Aber die waren dann so perplex, dass wir quasi so frech waren, aufgestanden sind und gegangen. Und ja, und in dem Urteil steht dann neben drinnen, dass quasi das alles drinnen verkündet worden wäre und Rechtsmittel hat er dort vorgelesen und das hat die Urkundsbeamtin denen auch noch vorgelesen, geschrieben. Und der Richter hat dann den Ablauf drinnen noch beschrieben, warum die Ungebühr war und da hat er gelogen, dass ich die Beine biege. Die Presse natürlich auch, die hat auch noch, die kriegt auch einen Cent weg. Waren sehr zurückhaltend. Ja, sie waren sehr zurückhaltend mit ihren Worten. Das war richtig, weil die gar nicht damit gerechnet haben, dass wir quasi abdampfen. Also das hat ihn schwer geschockt. So, und jetzt gibt es den dritten Akt. Demnächst, und da, der betrifft mich, der wahrscheinlich immer ein Jahr läuft, wo ich einmal überfallen worden bin, zu einer Zwangsaussage, und das ist wichtig für euch, sage ich nochmal. Eine Einladung eines Staatsanwaltes kann nicht widersprochen werden. Eine Vorladung zur Polizei jederzeit. Kommt man zum Staatsanwalt nicht, kommt es mit dem Einsatzkommando, wir überfallen dich morgens und schleppen dich zum Staatsanwalt, dass du dann dein Nein sagen kannst und wieder gehen kannst. Das wusste ich nicht, musste man halt diese Fahrt nach Ingolstadt gefallen lassen. Und in diesem Ingolstadt war der Ablauf eben damals so, ich habe jemanden verteidigt, habe argumentiert mit dem Grundgesetz, mit der Genfer Konvention, die Gerichtsverhandlung hat noch nicht angefangen, Kette. Richterin, Staatsanwälte abgehauen. Ich war dann zu frech, bin ihnen dann auf. Ich habe die Verhandlung für gescheitert erklärt. So, dann habe ich dort dafür Strafbefehl gekriegt. Einmal wegen Beleidigung, einmal wegen Hausfriedensbruch und einmal wegen Amtsermaßung. Der Hausfriedensbruch hat 5 Leute gemacht. Ich habe ihn gekriegt. Amtsermaßung war, weil ich in der Trauer gestanden bin und mich angemaßt habe. Und das, ich wusste halt, dass er dann nur der Richter ist. Und deswegen wäre es Amtsermaßung. Und die Beleidigung war, weil ich der Richterin und der Staatsanwältin die Grundrechte und Genfer Konvention unter die Nase gehoben habe. Und das hat strafrechtliche Konsequenzen. So, dafür hat mich dann der Staatsanwalt entführen lassen, weil ich nicht auf die Einladung von ihm reagiert habe. Und habe ich ihm erzählt, dass ich darüber lache. Wir haben die Gerichtsverhandlungen aufgezeichnet. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Also haben sie mir am 20. Januar nochmal überfallen und wollte unbedingt das Video haben. Ich denke, ich bin blöd. So, aber diese oben die Adresse, die war damals dabei, das war ihre Schwester, die ich verteidigt habe, die dann im späteren Rücken gefallen ist und die dann quasi welche Urheberrechtsverletzung jetzt einen Strafbefehl gekriegt hat, weil sie das aufgenommen hat. Das ist eine Urheberrechtsverletzung. So. Und da ist die Gerichtsverhandlung am Dienstag von dem Strafbefehl. Und da ging folgendes Schreiben am 7. November an das Gericht. So, Ihr Geschäft. Das tut mir jetzt schon schenken können. Nee, ein bisschen höflich sind wir ja, ein bisschen ehrenvoll. Aber wir schreiben Geschäftsbriefe, die haben uns auch ein Geschäftsangebot gemacht. Nichts, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ja unsinnig. Ober Ehre und ins Gefängnis stecken, also geht nicht. Also nur guten Tag. Anders sollte man nicht nachschreiben. Guten Tag. So. Dann geht's los. Ihr am 11.10.2017 erlassenen Beschluss in dem Strafverfahren gegen die mir ehemals gesetzlich zugeordnete Person, die von dem Amtsgericht Pfaffenhofen bezeichnet ist mit dem Namen Mende Heige, Diane, geborene Remus, geboren am 2.3.17, Würzburg, Staatsangehörigkeit Deutsch, wohnhaft Vorwege, weiß nicht, das ist ein Text von denen, ist das persönliche Erscheinen der Mende Heige Diane angeordnet. Ihrer Anordnung entsprechend wird mit diesem Schreiben die von Ihnen gewünschte Person Mende Heige Diane ordnungsgemäß als Datum beigefügt. Die eingeladene Person wird ordnungsgemäß versichert und die Ladung dem Amtsgericht Pfaffenhofen zugestellt. Der Direktor Konrad Kliegel ist mit dem Zugang der geladenen Person Mende Heige Diane weiterhin der Treuhänder und ist der verantwortliche und alleinige Haftende für alle Rechtsfolgen, die aus der Verhandlung entstehen. Ja, da hat er jetzt mal die Ladung gekriegt, da hat er gefordert, er will die Ladung. Genau wie es im Brief drin steht, hat er schöne Geburtsurkunde gekriegt, autografiert mit Briefmarke, das ist der Wert, ich habe es versichert. Damit muss er ja Gegenwert stellen. So, und Dann bin ich auf die Vorschreibe eingegangen, weil dann habe ich da wieder Marsch gekriegt. Wie will Konrad Kiegel an dem 28. Oktober 2017 mit dem Abidabi der Wahrheit zugestellt wurde, dass die Vorladung des Bundesgerichtsamts mit Pfaffenhofen eine Einladung ist, der das Leben der Weihpeige Diane aufgrund ihrer guten Erziehung folgt. Und zu diesem Zwecke der Wahrheitsfindung und der Verifikation der Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Das Erscheinen des lebenden Weibes Heilige Diane ist kein Beweis der Akzeptanz, dass das Leben der Weib Heilige Diane das Treuhandgericht, Amtsgericht Pfaffenhofen als den die öffentliche Diener und oder den die Regierungsbeschäftigten akzeptiert. Diese Annahme ist die schwere Verleumdung und die Verunglimpfung des lebenden Weibes Heilige Diane. Damit ist die Gerichtsbarkeit über das lebende Weib Heilige Diane widerlegt und in der Folge null und nichtig. Sie ist auch in dem Widerspruch zu 2 Mose 20, 16. So, jetzt machen wir Vorsorge. Ne? Wir sind ja so geschult worden. Trefft Vorsorge, dass ihr später gute Rente habt. Vorsorge, ja, das ist doch so. Spricht das geistige Wesen, Heilige Diane, mit ihrem lebendigen Wort, ihrem Nein aus, zu ihrer unbestellten Sache, dann fiktive Sache, ihr Vertragsangebot ist unvereinbar mit meinem freien Willen, sowie meiner unantastbaren Würde, sowie den Geboten der Bibel, sowie der Schöpfung, Vorspruch der Landesverfassung Baden-Württemberg im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, gilt in Bayern auch, weil wir sind ein föderaler Staat und alle 16 Landesverfassungen darf ich benutzen. Weil ich schon mal zu denen gesagt habe, man kann Schlagbaum See und Grenzposter auch nicht. Mit meinem lebendigen Wort Nein sind die Vertragsangebote in dieser Angelegenheit nach den höchsten Gesetzen null und nichtig, Matthäus 5, 37, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was drüber ist, das ist vom Bösen. So steht es in der Bibel drin. Eignet sich gut, kann man immer benutzen. Somit ist der Vertragsangebot unvereinbar mit meinem freien Willen, mit meiner unantastbaren Würde, mit dem Gesetz und der Verantwortung. So. Jetzt kommt's. Das angeborene Recht des lebenden Weibes, Heilige Diane, hat stets Vorrang vor den Rechten der Person, ebenso wie das Recht auf das Leben Vorrang hat vor dem HGB und GGB. Was ist HGB? Handelsgesetzbuch. Der Versuch, das lebende Weib, Heilige Diane, gegen ihren Willen einer relativen Rechtsnorm zu unterwerfen, zu wollen, ist verfassungswidrig und ist gleichzusetzen mit dem Versuch, das Leben der Weib, Heilige Diane, zu versklaven durch Zwangsversachlichung und oder der Zwangspersonifikation. Sklaverei ist gesetzlich verboten. Das Leben des souveränen Weib, Heilige Diane, ist ihrem naturverbundenen Wesen kein Rechtssubjekt. So, Schlussfolgerung für die Amtsgewalt ist, dass sie diese sich nur auf Personen erstrecken kann. Zweitens, dass das Gesetz die Amtsgewalt zu der Achtung sowie zu dem Schutz der Würde des lebenden Weibes, Heilige Diane, verpflichtet und somit auch dazu der Bitte des lebenden Weibes, Heilige Diane, zu entsprechen. Und dass das lebende Weib, Heilige Diane, nicht unter Inquisitionsmaxime und andere prozessuale Grundsätze fällt. Schlussfolgerung allgemein für Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Legislative, Exekutive, Judikative und für ihr Angebot ist das lebende Weib, spricht es Nein aus. Ihr Schreiben sind wegen der Formfehler nichtige Verwaltungsakte. Das lebenssouveräne Weib, für das lebenssouveräne Weib besteht keine sachliche Zuständigkeit ohne gesetzlich zwingende erforderliche hoheitliche Befugnisse. Jede Gerichte und so weiter, das ist nicht mal die fehlende Rechtsfähigkeit wird angemahnt. Dann der Bitte ist zu entsprechen, keine Vereinbarung nach Lex Legislative, keine Zustimmung zum positiven Recht, keine Zustimmung zu den sogenannten normativen Kraft des Faktischen, da dies Selbstermächtigung der Judikative bedeutet, die durch Standrecht gebundene Juristen installieren, dadurch als sogenanntes gesellschaftlich akzeptierte Norm in Wort und Schrift verfälschterweise ein sogenanntes Friedenssicherungsordnungsprinzip zu deklarieren und damit ihre eigene selbstermächtige richterliche Rechtsnorm. Keine Zustimmung zu irgendeinem Gericht, keine Zustimmung zu irgendeinem Verfahren, denn es beruht nicht auf Grundgesetz Artikel 3, keine Zustimmung zu der Anwendung des ius dispositum, dem abwandlungsfähigen, nachgiebigen Rechts, noch dazu unter Ausschluss des zwingenden Rechts ius congens. keine der drei Gewalten heißt, das heißt in der Bundesrepublik. Koblenz muss das heißen. Ja, gut, man kann sich ja mal beschreiben. Da fehlt doch keine Ehe. Danke. Das ist menschlich. So, keine der drei Gewalten, das heißt die Bundesrepublik Deutschland wurde unter Verletzung der grundsätzlichen Vorgaben wie die Gewaltenteilung eingeführt. Ja. Der Justizminister, der den Staatsanwalt und Richter benennt, dies war Wagendorf. Diese Wagendorf, ein regierendes System ist es rechtlich gegeneinander vorzugehen, zudem verhindert dies ihr Standesrecht. So vereint die Legislative alle Gerichte letztlich in einer Hand. Es gibt keine Kontrolle, auch nicht in der Exekutive und der Judikative. Damit ist die BRD kein Rechtsstaat und keine Demokratie, keine Handlung ist legitimierbar. Keine Zustimmung für alle unbenannte und oder unbekannte zustimmungspflichtigen Normen. Keine Zustimmung der sachlichen Zuständigkeit, keine Zustimmung zu der Verhandlung in einem Gerichtssaal, in einem Gebäude, welches bezeichnet wird mit dem Namen Amtsgericht Babenhofen. Man muss ja klar und deutlich sein. So, Satz und Wortschluss. Wenn man glaubt, haben wir von Peter glaubt. Seitdem kommen ganz andere Sätze raus. Ja. Keine Zustimmung zur Verhandlung in einem Assemblage, keine Zustimmung der Eröffnung und oder Führen jeglicher Verhandlungen in einem Sitzungssaal, welches bezeichnet ist mit dem Namen Amtsgericht Waffenhofen, ohne den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Geschäftsverteidigung, gesiegelt und mit nasser blauer Tinte unterzeichnet. Keine Zustimmung zu einer Sitzung ohne den gesetzlich zwingenden Nachweis des Besitzes der Bestandungsurkunde des Richters, Staatsanwalts, des Urkundenbeamten. Keine Zustimmung zu jeglicher Sitzung ohne den Nachweis der gesetzlich zwingenden vorgeschriebenen Besitzes des Amtsausweises der Richter, Staatsanwalt, der Urkundenbeamten. Keine Zustimmung zu jeglicher Sitzung oder den Nachweis sowie des Besitzes des gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Kontrollratsnummer. Keine Zustimmung zu jeglicher Sitzung ohne den gesetzlich zwingenden zu leisten Eidesformel, die ist in Bayern extra, weil es gibt ein bayerisches Richtergesetz und da steht zwingend drin, dass in jeder Verhandlung der Richter eingesprochen werden muss. Keine Zustimmung zu jeglicher Sitzung ohne den Nachweis des vollen Namens der beteiligten Prozessparteien. Und dann kommt quasi wieder der Schlusssatz aus dem Abi David, der kommt zu. Das ging weg mit dem, was da drinnen beschrieben ist. Und das haben die gekriegt. Gleichzeitig sind die Zeugen, die da in der Ladung drinnen beschrieben sind, die haben gleich den Abi David an die Latsch gekriegt. Schon mit Formulierung, nämlich Eidmissbrauch, Falschaussage und andere Dinge, dass die gleich mal auch die Rechtsfähigkeit, steht bei ihrem Abi David drin, dass sie versandt haben, ihre Rechtsfähigkeit zu verifizieren. Mein Staatsanwalt ist nicht rechtsfähig. So, und er muss der rechtsfähige Prozesspartei sein. Und in der ZPO steht dies alles drin. Das sind die zustimmungspflichtigen, oder die Zustimmungen, die wir bisher immer freiwillig gegeben haben, mit dem Erscheinen ohne irgendwas zur Geschäftsstelle zu geben und haben damit der Verhandlung zugestimmt. Deswegen hat der Richter nie am Anfang die Aufklärungspflicht gemacht, was er machen muss. Die Sorgfaltspflicht, die Garantenpflicht ist quasi das Erste, was sie in der Verhandlung machen müssen, bevor sie in die Angelegenheit reinmarschieren. Der kommt und ruft in der Sache auf und sagt, Ingo Hadler. Und der sagt, ja. Und schon sind diese zustimmungspflichtigen Dinge zugestimmt. Mit diesem einen Ja stimme ich dazu, dass sie mich vermanschen dürfen. Ja, Ingo? Kurz noch was. Martin hat was wegen der Kontrollratsnummer angesprochen. Achso, ja, genau. Das ja, ein Mitschreiber von. Ja. Hört ihr mich? Ein Mitstreiter von uns, der hat mir berichtet, in Niedersachsen hat eine Gerichtsverhandlung wegen dem sogenannten Viehamt stattgefunden, wegen Finanzamt. Dieser Mensch, der da in Stress war, ist Deutscher, zwischenzeitlich aber nach England umgezogen. Dementsprechend ist er mit britischen Rechtsvertretern hier aufgetaucht. Bei diesem Prozess. Die erste Frage, der Juristen war. Kontrollratsnummer. Zeige. Wie passte nicht? Kein Gericht, Schicht im Schacht. Der Laden ist nicht gemacht worden. Ja, es war sofort war der Prozess beendet. Also das reicht die Kontrollratsnummer, weil ohne Kontrollratsnummer kein Richter, kein Richter, keine Gerichtsverhandlung. Und wenn ich eine Sitzung brauche, dann gehe ich auf. Ja, das haben wir ja in der Mappe ganz vorne ja, drin. Das ist vom Besatzungsrecht her. Jeder Richter ist der Richter. Ja. Nicht nur der Richter. Das war ein deutsches Gericht, genau. Das war in Niedersachsen. Das funktioniert. Und dann noch die Frage nach dem Kontrollratsnummer. Ja. Danke so. Ja, der Engländer weiß das. Die Briten wissen das. Die haben es ja selber eingeführt. Die haben ja die hohe Hand. Wer ist denn die hohe Hand? Und ja, da suchen wir jetzt gerade, wo wir das finden. Weil das System wird mit Sicherheit das nicht freigeben. Noch zu erinnern, dass Niedersachsen ehemalige britische Besitzung. Ja. Richtig, genau. Da haben die Engländer geklaut. Sonst waren die Wohnstätten der Erinnerung. Das heißt doch Bestattungsurkunde oder Erinnerungsurkunde. Nein, das ist die Kontrollratsnummer. Das heißt, die Richter, Rechtsanwälte und Staatsanwälte müssen quasi von. Und die Militärregierung eine Nummer erhalten. Ja, genau. Was ist der Unterschied? Weil ich kann nicht jetzt zu irgendwas ernennen, ich habe aber nicht die Berechtigung, die zu bestallen. Bestallen ist ein Staatsanwalt, hoheitlicher Auftrag. Und den gibt es hier ein Akku-Kaffee bei. Bestallen ist richtig. Und bestallen kann hier keiner. Wie über Gerichtsvollzieher, Richter, etc. Gibt's nicht, nur Menschen können bestallen. Richtig. Nur der Mensch hat das Recht, ein Amt zu vergeben. Und Menschen gibt es in diesem System nicht. Und Ernennung ist was ganz anderes. Ja. Ich kann mich quasi zum Papst von Rom ernennen. Wenn sie andere glauben, dann ist es ja recht. Halleluja. Halleluja. Wir können es auch jetzt verschließen, aber schon noch Papst. Ja, komm, mach mal. Also. So, ihr habt gesehen, da ist man quasi mal in eine andere Richtung gegangen und hat den Menschen vorne angestellt zu der Person, die wir immer noch haben. Und deswegen müssen wir nach wie vor jeden Brief, der in den Briefkasten reinkommt, öffnen und bearbeiten. Weil wir die Person noch nicht weg haben, aber wir können dagegen wirken. So, deswegen ist da noch ein schöner Text, wird gleich geschrieben. Noch fast ein bisschen. Das brauchst du nicht vorlesen, das schicke ich dir zu. So, hier geht es quasi darum, dass das ist der Inhalt dessen, was in dem Brief drin ist, aber ganz genau, warum, dass ich diese Person nicht mehr annehmen muss. Die Person beruht nur auf dessen, wenn jemand sagt, ich bin natürliche Person nach BGB 1. Und damit gebe ich quasi der Person meine Zustimmung. Und somit bin ich in den Rechten und Pflichten, die für die Person da sind. Ich darf alle Gesetze benutzen, die es gibt, nur den Paragraph 1 BGB nicht. Wenn ich mich zur Person erkläre, überlagere ich. Mir als lebender, souveräner Mann mit all meinen Rechten, meiner unantastbaren Würde, meinem freien Willen, ich entscheide, welches Gesetz meiner Würde entspricht. Und dann kann ich es annehmen. Ich entscheide auch, welcher Antrag meiner Würde entspricht. Wenn ich 500 Euro von der Behörde kriege, wenn ich den Antrag stelle, dann entspricht es natürlich meiner Würde eines besseren Lebens. Nicht ein optimales, aber ein besseres. So, und damit nehme ich nicht die Person in Anspruch, sondern hole mir dieses Recht, weil das Recht vorher da war und das Gesetz. Und weil es für jeden in diesem Land gilt, egal unabhängig von seiner Weltanschauung und Weltordnung aus, müssen Sie es zahlen. Ich darf nur nicht Antrag stellen, sondern ich fordere an. So, und diese Willenserklärung, die drucke ich hinter auf meine Lebenserklärung. Weil damit wird nämlich der Journalist, ob ich das als erste Seite sehe oder als zweite, spielt keine Rolle. Da wird erklärt, warum ich die Person nicht mehr annehme. Und dann brauche ich dieses Z hinten nicht mehr drauf. Wenn das da hinter drauf ist, ist kein Z drauf, da kommt immer das drauf. Und das kommt da zu jedem Schreiben dazu. Deswegen habe ich es so klein geschrieben. Wie heißt es? Klein geschrieben, das sind die wichtigen Sachen, die muss man lesen. Ja. Das stimmt ab, meine befallene, deswegen. Gibt es so viel geschrieben, dass es wieder auf eine Seite gepasst hätte? Ach ja, so, dann gibt es auch einen 3,5 cm Rand, da ist quasi jedes ausgenutzt. Und da steht immer drin, dass ich nur so bezeichnet bin und dass ich nicht in die Rechte eintrete und dass ich nicht die BGB 1 Person annehme. Und wenn die mich tausendmal mit Hermann sprechen, dann gilt das nicht. Muss ja mal Buchhalternase überdrucken mit dem Text. Sehe ich schon ein neues Blatt. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu. Okay, lass mich mal da machen. Ja, das ist einfach. Ja, jetzt mich doch. So. Da habe ich einen Schreibfehler drin. Einen habe ich gerade. Ja, dann habe ich grau geschrieben. Es geht mir aber darum. Das ist der neue Briefkopf. Der Grund ist dafür, um was geht es denn eigentlich? Einmal das, was wir über die Lebenserklärung schon gemacht haben. Heike Diane, das ist der Mensch, der Träger der Rechtsnachfolge. So, und da wir nicht mehr das Wort Wohnsitz und Wohnhaft benutzen können und dürfen, weil man da in die Personifikation herauschen. Der Mensch tut eh nur leben und wirken. Und zwar in der Gemarkung. Nicht auf der Gemarkung, sondern auf der Gemarkung, nicht in der Gemarkung. Wir sind nicht innerlich, sondern auf und aber drauf. So, und es gibt da keinen Briefkasten, sondern es gibt eine Kommunikationsadresse. Und zwar ist die Kommunikationsadresse einmal für die gesetzlich zugeordnete juristische Person, für die gesetzlich zugeordnete natürliche Person und für die gesetzlich zugeordnete Firma und Sache. Und natürlich für das lebende Weib und die, die das Erbrecht hat, die sind alle da drinnen in diesem Briefkasten. Was heißt das Remus? Remus? Geburtsname. Naja, wo sind wohl die meisten Rechte antragen? Im Ehename oder im Geburtsname? Geburtsname. Und wenn man die Geburtsurkunde nicht schaut, wurde nur die Frau in der Geburtsurkunde gegründet und nicht die der Heirat. Muss man ganz genau aufpassen. Die Frauen müssen ganz genau aufpassen, die haben nämlich eine Geburtsurkunde auf ihren Geburtsnamen, nicht auf den Ehenamen. Aufpassen, die natürliche Person in der BRD wäre immer nur der Geburtsname. Nie der Familienname. Der Familienname hat vielleicht das Recht, quasi was zu unterschreiben, die Namensbenutzung, hat aber kein Erbrecht und gar nichts. So, deswegen blieben viele Nationen, wenn geheiratet wurde, dass die Frau ihren Namen behielt, genauso wie der Mann. So, und jeder Mann, der sich auf den Frauennamen einlässt, ist ein bescheuerter Typ. Da sagt der Staat dann, danke, dass du das Erbrecht weggeschmissen hast, du bist eh noch eine Generation drüber und wir kassieren. Weil das Erbrecht dann verschwindet. Wenn du gestorben bist und deine Kinder nicht mehr wissen, dass du ein Geborener andersrum bist, dann wird es vergessen, wo du den Erbrecht hast. Dann wird der Weg gekappt, dann liegt irgendwann das Geld und das Vermögen herrenlos rum. Und herrenlos darf man alles einsammeln. Jetzt wird es aber noch interessanter. Und zwar, in der Einladung habt ihr es gesehen und wahrscheinlich habt ihr es gar nicht richtig verschnaufen können, um was das da eigentlich geht. In diesem Urteil geht es darum, das ist ziemlich neu, 2015. Ja, ich vermute es dann. Ja. So, weil das Urteil ist nämlich geil. Ich habe ja echt das Bild. Ja, da geht es darum, dass er seine Staatsangehörigkeit haben wollte. Und jetzt muss ich da genau nehmen, weil da sind unmögliche Dinge drin, wo die sich drauf berufen. Da behauptest du, dass der König von Württemberg auf den Thron verzichtet hat? Nee, der hat nicht auf den Thron verzichtet, der wurde mit drei Revolvergewalt vom Thron runtergejagt, ist aber immer noch Großherzogtum, das haben sie vergessen. So, aber das ist der Satz, den müsst ihr euch. Ja, genau. Das, darum geht's. Ein Verwaltungsgericht tut, um dem die Staatsangehörigkeit nicht geben zu müssen, mit der Rechtsordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5.2.34 Reichsgesetzblatt vom Adolf sei im Zusammenhang mit der Zerschlagung der föderalen Struktur der Weimarer Republik die Staatsangehörigkeit in den Ländern abgeschafft und durch die deutsche Staatsangehörigkeit ersetzt worden. Das Verwaltungsgericht beruft sich auf ein Nazi-Gesetz, das angeblich von den Alliierten gelöscht wurde. Und vom Generaltribunal 1947 nochmals bestätigt wurde. Holen die aus dem Kasten raus und sagen, nein, du bleibst deutscher Staatsangehöriger, du hast das zu bezahlen und du kommst hier nicht raus. Im Grunde genommen sagen die, nein, du bleibst Nazi. So, und der Grund liegt da drinnen, einmal in Bayern haben wir es rausgekriegt, in Bayern. Die haben 1946 schon quasi die Verfassung von Bayern gekriegt und die Bayern wollten besonders schlau sein, wollten die Alliierten austricksen und haben in Paragraph 8 der bayerischen Verfassung die bayerische Staatsangehörigkeit eingeschrieben. Genau. Und der Ministerpräsident von Bayern muss nein, stimmt nicht. Der General Klee, der wo quasi für Bayern zuständig war, hat eine Verordnung gemacht und sagt, das gibt's nicht. Und somit wurde bis zum heutigen Tag über diesen Artikel der bayerischen Staatsangehörigkeit kein Gesetz erlassen. Somit kann man es nicht haben. Ohne Gesetz keine bayerische Staatsangehörigkeit. Der Grund, hätte die Bayern die bayerische Staatsangehörigkeit bekommen, wäre es keine deutsche Staatsangehörigkeit mehr gewesen, auf die das Besatzungsrecht anwendbar gewesen wäre. Weil der bayerische Staatsangehörige dann kein Nazi mehr ist, der am Krieg teilgenommen hat, dann hätte die Alliierte aus Bayern raus müssen. Bleiben aber Nazis, Nazis. Weil die bayerische, die Argumentation, könnt ihr auf Wikipedia nachschauen, die Argumentation von Clay war, die bayerische Staatsangehörigkeit ist nicht die deutsche Staatsangehörigkeit und könnte dann das Besatzungsrecht nicht mehr angewendet werden. So, und das ist der Grund. Die Bayern haben zwar die Möglichkeit, das immer noch zu tun. Aber die werden das wahrscheinlich nicht zulassen. So, und der Grund, warum wir da drinnen kalt waren, liegt im Versailler Vertrag. Im Versailler Vertrag haben wir schon vor einem halben Jahr herausgefunden, dass es den Paragraph 304 oder 310 gibt, wo quasi die Staatsangehörigkeit verordnet wurde. Und die ist im Versailler Vertrag verankert. Schnur Messer her. Ich kann euch nur mal empfehlen, nehmt mal diesen Versailler Vertrag und lest den. Dann kann man euch quasi frei in die Augen nehmen, was die mit uns drin haben. So, und das ist, steht unter dem Kapitel wirtschaftliche Grundlage, wirtschaftliche Zwänge. Deutschland verpflichtet sich, die neue Staatsangehörigkeit, die von seinen Angehörigen gemäß dem Gesetz der alliierten und assoziierten Mächte und gemäß der Entscheidung der zuständigen Behörde dieser Mächte, sei es auf dem Weg der Einbürgerung, sei es auf dem Weg der Vertragsbestimmung, etwa erworben ist und erworben wird, anzukennen auf dem Grund der neu erworbenen Staatsangehörigkeit, diese Reichsangehörigkeit in jeder Richtung von jeder Pflicht gegenüber ihrem Heimatstaat zu entbinden. Was war denn die Verpflichtung der Staatsangehörige in ihrem Heimatstaat? Kriegsreparationen. Nein, Soldat zu sein, den Staat zu verteidigen. Wer nicht Soldat war, nicht bei der Armee war, konnte die Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten nicht erwerben. Und wenn sie davon entbinden, dann kommt auch keiner auf die Idee, die wieder herzustellen. Da diese Staatsangehörigkeit in einem wirtschaftlichen Vertragsteil drin ist, kommt dem eine besondere Bedeutung zu. Die Personen, die da drinnen gegründet sind, sind verpflichtet, den Inhalt zu bezahlen, was der Vertrag ist. Und jeder, der was ein Unternehmer ist oder quasi irgendwo wegen geschäftlich unterwegs ist, wenn ich einen Vertrag mache, habe ich Inhalte, habe ich eine Bedingungen und irgendwann ist der Vertrag bezahlt und dann wird das, was da drinnen geschrieben ist, erledigt, ist null und nichtig. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Wir sind ausgenommen worden wie die Weihnachtsgänse. Da kam Onkel Adi. Onkel Adi hat gesagt, so geht es nicht weiter. Das deutsche Volk hat kein Ziel, ist verhungert, ist verreckt. Jetzt haben wir da andere Dinge einmal. Jetzt muss jeder quasi wegen arbeiten und die Wirtschaftskraft oder die Währung wird quasi über die Arbeitskraft aufgebaut und 1934. Und dann wird es eine ganz andere Gesichtsgrundlage, warum er das gemacht hat. Hat er die Staatsangehörigkeit in den Ländern abgeschafft, weil diese zuständig waren für die Bezahlung des Versailler Vertrages. Und hat sich neue Personen geschaffen. Weil die juristischen schlauen Leute sind immer im Nazireich, wie sie sind ja heute noch da. Ich gebe der Person eine andere Deckelruf, dass sie ihn anmalen, dann hat die nichts mehr mit Versailler Vertrag zu tun, dann muss sie auch nicht bezahlen. Das ist auch wunderbar gelungen. Deutschland hat Stück für Stück quasi Zahlungen eingestellt, irgendwann nichts mehr bezahlt. Es wurde auch mit der Gründung der Bundesrepublik nicht der Versailler Vertrag bezahlt, weil der Kriegszustand immer noch anhielt. Der war 1949 nicht beendet. Der lief noch 1949, 1950, 51, 52, 53, 54, 55. Die meisten wissen es nicht, da sind die meisten ums Leben gekommen, 15,x Millionen sind zwischen 45 und 55 ums Leben gekommen. Doppelt so viele, wie quasi während der Kriegszeit. So, dann kam 52. Die Verhandlungen quasi für den Waffenstillstand. Im Jargon erzählt man uns, das Ding heißt Deutschlandvertrag. Aber um den Deutschlandvertrag zu kriegen, hat man die Londoner Schulterkonferenz vorher abgehalten. Man hat die nicht in den Waffenstillstand entlassen. Man muss sie jetzt mal so richtig abmelden. Wer ging als Verhandlungsführer nach London? Der oberste deutsche Bankvorstand. Ich möchte nicht quasi irgendwo verunglimpft werden, aber ich kann mir vorstellen, wie das abgegangen ist. Da standen dann die Alliierten und sagen, der Adolf hat das Geld nicht mehr gezahlt, wir haben Anrecht darauf. Und wir möchten, dass ihr die junge Republik den Nonsens übernimmt. Was echt, würde ich sagen, geht mich einen Scheißtrick an, ich war kein Beteiligter. Da würde ich als Engländer sagen, da hocken 60 Millionen Deutsche. In 5 Minuten lassen wir Bomberflotte losgehen und dann machen wir drüben bombardieren. Wir haben die Freigabe von der UN bis zum heutigen Tag. So, entweder du unterschreibst oder wir lassen alle verhungern und verschleppen alle. So stelle ich mir das vor, dass es also gelaufen. Es hat 1920 geklappt und es hat auch 1952 geklappt. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat so ganz ohne Zwang und ohne Bedürfnis gesagt, ja, wir, die junge Bundesrepublik, sind schuld am Ersten Weltkrieg und müssen die Kosten des Versailler Vertrages bezahlen. Wurde dann auch gemacht. Die größte Zahlung zum Versailler Vertrag war 1989, wo es drinnen gestanden ist, dann noch Schulterabkommen, dass die Hauptforderung, was noch übrig ist, mit einer Wiedervereinigung sofort fällig wird. Habt ihr das gewusst? Jede dieser assoziierten Mächte hat so ca. 200 Milliarden an dem Tag gekriegt. Nee, ihr braucht nur die Staatsverschuldung anschauen, wie die von 89 hochgepumpt ist. Ja, ja. 200 Milliarden haben die gekriegt. Die Engländer, die Franzosen, die Amis. Deshalb so die Russen haben den Versailler Vertrag nie unterschrieben. Nein, die haben es nicht gemacht, weil der Vertrag von Brest-Litowsk den nicht ständig zitieren, weil wenn man Versailler Vertrag liest und sagt, lesen bildet, dann steht es nämlich drinnen. Was? Lesen Versailler Vertrag, lesen Versailler Vertrag in der Zeit, und liest es, dann steht es drin, was sie angetan haben. So. Und danach sind die Restzinszahlungen noch fällig gewesen. Und die letzte Zahlung von, ich glaube, 200 Millionen Euro war es 2010 oder 2011. Es wurde auch in den Mainstream-Nachrichten verkündet, der Vertrag von Versailles ist erfüllt. So, und jeder, der ein Kaufmann ist, ein Unternehmer ist, weiß ganz genau, was mit einer Vertragsbeendigung passiert. Mit der Vertragserfüllung. Alle Inhalte, es ist Zug um Zug und der Inhalt ist nicht mehr da, damit verschwindet die Person auch. Ins Nirvana. Die ist nur zu diesem Zweck der Erfüllung des Vertrages gegründet und mit Erfüllung des Vertrages muss sie weg. Jetzt frage ich euch, warum habt ihr die alle noch? Ist doch ein großer Bescheißer am Werk. Zweite Weltkrieg, keine Diskussion. Zweite Weltkrieg wird nach 2+4-Vertrag erst verhandelt, wenn der Friedensvertrag macht. Und dann werden die Reparationszahlungen verrechnet, werden sie nie machen, weil sie ja wissen, dass sie selber zahlen müssen. So, Reparationen schaut nach, wie die geregelt sind. Aber es wird noch interessanter. In dem Deutschlandvertrag steht drin, dass deutsche Staatsangehörigkeit niemals das Recht habe, gegen die Alliierten zu klagen oder was einzufordern. Dass die deutsche Staatsangehörigkeit niemals Rechte in der UN kriegen, niemals Menschenrechte und irgendwelche andere. Kommt euch euer Schicksal nicht irgendwie bewusst und erklärbar vor, weil es mir so drangsaliert wurde? Kann es nur an dieser scheiß Person liegen? Es liegt nur an dieser scheiß Person. Martin? Ja? Was hat es aber jetzt mit dem Staatsangehörigkeitsausweis gefunden? Naja, der Staatsangehörigkeitsausweis. Der stellt einen Ausweis an, dass du ein Anrecht auf eine Staatsangehörigkeit hast. Jetzt frage ich dich, hast du einen Antrag auf einen Staatsangehörigkeitsausweis gestellt? Hast du ja was anderes gewollt, hast du ja was anderes gekriegt? Und die haben dir quasi bestätigt, jawohl, du hast die deutsche Staatsangehörigkeit. Und warst du zufrieden damit? Moment. Naja, die eine Frage, was eben nicht gestellt wurde, ist, und da kommt es drauf an. Ich war nach meiner Leseausführung nicht zufrieden. Nee, es geht um was anderes. Ja. Wir wollen nicht da jetzt quasi diesen gelben Schein durchdiskutieren. Nein, es geht, weil ich im ersten Register einen Einkommensvertrag habe, erworben durch den Vorabstand. Wer hat es erworben? Wer? Der? Die Person. Du bist doch der Mensch, du hast gar nichts erworben, du hast ein Erbrecht drin, dann brauchst du nicht erwerben. Ja. Was du schon hast, musst du nicht mehr erwerben. Also es geht nur um die Person. Und erworben kannst du das haben, aber jetzt stelle ich dir eine andere Frage. Haben wir vorhin schon draußen diskutiert. Ich besitze die deutsche Staatsangehörigkeit. Jetzt muss kommen, was? Nein. Welche denn? Welche der deutschen Staatsangehörigkeiten wollen wir mir denn zugestehen? Ja, gar keine, weil wir kein Staat sind. Wir sagen nur, du besitzt eine. Wenn es mal irgendwann soweit ist, werden wir das mitteilen, welche du hast. Das kriegst du bestätigt. Weil diese Verwaltung kann gar keine Staatsangehörigkeit vergeben. Die kann dir nur das Recht geben, dass sie irgendwann du eine dieser Staatsangehörigkeiten besitzen wirst. Weil keine zuständige Verwaltung und Regierung dieser Staaten da ist, besitzt du eben nur das Recht dieser Staatsangehörigkeit. Ja? Darf ich jetzt nochmal zusammenfassen? Also, früher hatte ich die Staatsangehörigkeit im Bundesstaat und dadurch musste ich durch den Versailler Vertrag die Reparationszahlung sagen. Nein. 1918, mit quasi der Abdankung des Kaisers und quasi der feindliche Übernahme durch, dass einer gesagt hat, hurra, es ist Pippi Landstrumpf da, den Staat ist mir gewählt, wurde die Weimarer Republik ausgerufen. Und die Weimarer Republik hat aus 26 Bundesstaaten 16 Länder gemacht. Also sind sie hergegangen und haben quasi die Gebiete der ehemaligen Bundesstaaten neu geordnet. Ein Teil wurde da weggenommen durch den Versailler Vertrag, einmal oben noch, einmal im Westen, im Süden und im Osten. Wurde jeweils Gebiete abgetrennt und dann wurde das neu zusammengefriemelt. Also das ist Königreich Württemberg, das ist Preußen, das ist das und das und das Rest ist weggefallen. Hämmer nicht mehr. Sondern wurde quasi dann noch ein zusammengewürfelt und hat gemixt und hat man 16 Länder gehabt. In der Weimarer Republik. Und die Länder haben eine Staatsangehörigkeit ausgegeben. Deswegen gab es bis 1933 noch die Staatsangehörigkeit Königreich Preußen, Königreich Württemberg. Na? So, das war der Grund. Das hat nichts mit der Bundesstaatangehörigkeit zu tun. Das war Länderstaatsangehörigkeit. Der Länder. Und diese Länderstaatsangehörigkeit hat Adolf weggestrichen. Und die Alliierten haben gesagt, nee, das geht nicht. Da müsste man ja jetzt zumindest, wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit besitze, die Staatsangehörigkeit der Länder verliehen kriegen. Das wäre das Minimum. Wenn es nach 116 Absatz 2 ist mit der Ausbürgerung, aber da kommt wieder der entgegengesetzte Wille, weil wir aufs Rathaus kretzen und nee, ich will doch nicht in der Länder sein, ich will doch irgendeine andere Nazi-Angehörigkeit, ich will ja den Ausweis. Und das ist der entgegengesetzte Wille, was da drin steht. Die haben uns angeboten, wir könnten die Länderstaatsangehörigkeit kriegen, wenn man keinen entgegengesetzten Wille bekundet. Das ist sowas. Frau Meier, Ihr Ausweis ist abgelaufen. Gott sei Dank neu. Freiwillig. Freiwillig. Nee, bezahlen muss ich nur noch. Ja, zahlen muss ich noch. Das heißt, ich habe ein Geld beschreiben, beantragt und bekommen und habe dieses Geld hinterlegte wieder akzeptiert. Ja. Ganz klar. So, deutsche Staatsangehörigkeit, die können dir nichts anderes geben, weil dazu müsste erstmal eine Verwaltung. Müsste die Verwaltung hergehen, so wir stellen die Verwaltung des Königreichs Württemberg wieder her und jetzt kriegst du diese Staatsangehörigkeit durch einen Antrag gestellt, dass du eine der Staatsangehörigkeiten kriegst und hast auch schon den Nachweis geführt, welche du haben willst. Schauen wir mal, dann können wir es dir geben. Es ist ausverkauft. Es ist ein Streit an der Grenze, die Staatsangehörigkeit kommt gerade nicht durch. Na? Die liegt im Koma. Wart, bis sie wieder aufwacht. Das ist das Spiel, was sie spielen, und dazu brauchen sie die Person. Ja, aber warum gehen die jetzt so gezielt auf diese, die diesen Geldschein besitzen, los? Doch ganz einfach. Wenn ich die wieder als Persona zurückholen. Das ist doch ganz einfach. Überleg mal. Du hast eine Firma, du verkaufst scheiße Tüten. Kriegst du nicht los. Jetzt kommen irgendwie so 3-4 Leute da hinten im Eck. Die kommen jetzt auf den Gedanken, hey, das ist eine geile Sache, können wir brauchen. Das ist aber kein Umsatz, ne? Was machst du jetzt? Wenn du jetzt kommst und sagst, nö, du auf der einen Seite produzierst du den Müll, auf der anderen Seite gehst du her und sagst, hey, ihr kriegt einen auf die Mütze, wenn er das Zeug kauft. Du baust Druck auf. Was machen jetzt? Was machen die Leute hinten? Die scheiße Typen, geile Geschichte. Es muss was Interessantes sein. Jetzt müssen wir es kaufen. Und genau das haben sie mit dem scheiß Restaurant gemacht mit dem Geld. Bau doch Druck auf. Die Leute sind doch so bescheuert auf dem Holz. Ich hab's auch gemacht. Ich bin genauso doof gewesen. Nach diesem Ding weiß ich jetzt, was ja. Das bedeutet. Also mach's rar. Denke wohl die Nachfrage. Ja, nee. So. Moment, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also erst hat man die Bundesländer. dann Bundesstaaten. So, dann hat man die Länder. Und dann hat man den Hitler. Dann hat man eine Gleichschaltung gemacht. Ja, genau, die Gleichschaltung. Dann gab es ja den Hitler nicht mehr. Das haben sie jetzt entnazifiziert. So. Und sind jetzt wieder auf die Länder. Nein, falsch. Okay. Falsch. Ja? Weil die Länder in der Weimarer Republik von der Grenze mit diesen auf Befehlen gegründeten Ländern der Alliierten null gemeinsam haben. Ja, null. Aber was ist denn jetzt überhaupt die Länder? Moment, die Länder in der Weimarer Republik hatten immer noch die alten Namen des Königreichs. Mhm. Königreich Preußen und so weiter und so fort. Mhm. Die Länder in der Bundesrepublik sind neue Konstrukte, weil nach dem Krieg gab es zum Beispiel hier Württemberg, Württemberg-Hohenzollern und was war das dritte? Baden. Diese drei. Und Württemberg-Hohenzollern war von den Franzosen zu besetztes Gebiet und da hat es einen Streit mit der Amis drum gegeben. Und deswegen wurde 1952 im Deutschlandvertrag von der Franzosen keine Zustimmung gegeben. Also die haben sich irgendwas abgerungen. Und erst wo die Zustimmung der Franzosen kam, konnte das große Verwaltungsgebiet Baden-Württemberg gegründet werden. Wenn man ins Grundgesetz reinschaut, dann sollte es eine Regierung geben, die von Württemberg Hohenzollern ist. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, noch nie gewählt. Die haben ein Konstrukt gebaut. Thüringen ist eine Erfindung, die gibt es nicht. Ein Land Thüringen hat es nie gegeben. Niedersachsen auch nicht. Das sind Teile von souveränen Staaten. Niedersachsen ist eigentlich Preußen. Ja, das sind Länder, das sind Fiktionen, die quasi von den Alliierten gegründet worden ist, per Befehl, per Dekret. Ja, aber die Frage ist jetzt, was bin ich denn jetzt überhaupt? Du bist das, wo du quasi geboren bist und dein Vater und Großvater. Ich könnte dir sagen, aber in welchem Konstrukt? Vom letzten Souverän. Du benutzt es tagtäglich. Wenn du das BGB benutzt, was steht drinnen? Einführung am 1.1.1900. Ich glaube nicht, dass sie mal die deutsche gelebt hat und zum Rennen war. Also ist somit jede Änderung von einem hoheitlichen Gesetz, von einer Verwaltung nicht geändert werden darf. So, die müssten das stehen lassen, so wie es am letzten Tag des Friedens gestanden ist. Sonst gar nichts. Alles andere ist eine Fälschung. Kann eine Verwaltung aus einem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 23.07.1913 ein Stack vom 23.07.1913 machen? Nein, das geht nicht. Das sind nur Feinschriften. Das sind Fälschungen, um die Leute quasi vor der Schädel zu donnern. Weil was steht im Rustag drin? Wo geht unser Erbrecht raus? Wer vererbt uns unsere Rechte? Der Vater. Der Vater, was sagt die Merkel? Die Mutter, das heißt, irgendeiner aus Afrika kommt Ich sag Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus, ja. Die Frau soll jetzt anscheinend Deutsche gebären, die Schwarze. Ja, weil die Abstammung geht nach der Mutter jetzt. Sogar da habt ihr euch reinlegen lassen beim gelben Schein. Ihr habt nämlich alle die Abstammung nach 4.1 beantragt. 4.1 ist nicht Vater. Paragraph 1 ist Vater. So, da habt ihr euch schon täuschen lassen. Also ihr habt euch täuschen lassen aus vielen Gründen und deswegen habe ich da ein kleines Ding gefunden. Dank an, weiß man gar nicht mehr, wer das zugeschickt hat. Dank Ingrid, war's? Nein. Das meldet sich gleich die Richtige, das sieht man. So, und zwar, um denen quasi vollständig Dreck aus der Stiefel zu ziehen, nagelneu, brandheiß, die Grünen, ne, in unserem Landtag, haben eine Anfrage gemacht. Was hat es denn so auf sich mit der deutschen Staatsangehörigkeit? Für was braucht man die? Kleine Anfrage, dann hat unser Innenminister, wie heißt es, Strobel. Strobel hat dann eine Antwort drauf gegeben, dabei quasi hochscrollen, was Strobel denn so sagt. Ja, das ist quasi eine kleine Anfrage an die Landesregierung. Und jetzt kommt das Ergebnis vom Strobel. Wenn du den Namen unten schon liest, also das ist ein typischer deutscher Name. Typischer deutscher Name, der will ja nicht wissen, was mit der deutschen Staatsangehörigkeit auf sich hat, weil er weiß, dass er demnächst ein ausgeschmissen wird. So, und jetzt hast du die komplette Darlegung, für was, dass man das braucht. Die, der Staatsangehörigkeitsausweis, dient dazu, die deutsche Staatsangehörigkeit des Inhabers verbindlich nachzuweisen. So, also des Inhabers, ne, vom Ding, denn die Staatsangehörigkeitsbehörde dokumentiert durch die Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises, dass die deutsche Staatsangehörigkeit der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Ausstellung besteht, § 1, bla bla bla. Die Feststellung wirkt auch für die Zukunft, solange nicht der Nachweis des nachträglichen Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit erbracht ist. Für welche Rechtsgeschäfte oder Verwaltungsdienststellen ist er zwingend erforderlich? Für die Angelegenheit bzw. in Einzelfällen für den Vollzug bestimmter Rechtsgeschäfte erforderlich für die das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit rechtserheblich ist. Da sage ich nachher noch gleich was dazu, was da überhaupt betroffen ist, davor, warum das braucht wird. Den Betroffenen wird im Zuge der Bearbeitung der Angelegenheit Rechtsgeschäfte von der jeweiligen Behörde mitgeteilt, dass sie einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen soll, der Nachweis blablabla ist selber. Die Rechtsgeschäfte betrifft hauptsächlich, das kommt weiter unten noch, ja, Lehrer, Ärzte und so weiter. Zwischenzeitlich ist es so, dass sie den gar nicht mehr haben. Doch, wegen der Approbation brauchen sie. Ja, wegen der Approbation, aber als Lehrer darfst du das nicht mehr haben, doch brauchst du dann einen EU-Staatsangehörigen. So, und für was brauche ich das tatsächlich? Welche Rechtsgeschäfte meinen die denn da? Für uns so lange zusammenleben bei uns. Nee. Kommt jemand drauf, welche Rechtsgeschäfte da gemeint sind? Geschäfte für die BRD? Ja, fürs Ausland. Genau. Das Ausland muss wissen, auf welche Gesetzgebung und welche Rechte der Vertrag die berufen können. Und es gibt ja nur einen Vertrag, worauf die sich berufen können, das Besatzungsrecht. Das ist die einzige vertragliche Grundlage für die Ausländer. Besatzungsrecht. Und im Besatzungsrecht steht da drin beschrieben, welches Gebiet das ist. 1937. Ja. So, und deswegen muss jeder Behördearsch dieses unterzeichnen, dass er sagt, jawohl, ich behalte mich ans Besatzungsrecht und du kriegst die Rechte nach dem Besatzungsrecht und die Rechnung bezahlt für die Rechtsgeschäfte. So wie sie im Besatzungsrecht beschrieben sind. Und Rechtsgeschäfte brauchen wir nicht. So, deswegen muss dieser Staatsangehörigkeitsausweis im Dunkeln bleiben, weil nämlich nur die Verwaltung das nachweisen muss, dass sie gegen ihren Ausland Rechtsgeschäfte machen dürfen, weil die brauchen eine Grundlage, worauf dass die Geschäfte sich berufen, weil kein Staat da ist. Die im Ausland wissen das ja, nur wir wissen es nicht. Das war ja das Problem. Aber wenn die quasi bei das bilaterale Geschäfte gibt, müssen die sich drauf verlassen. Also ich schwöre, dass ich im Gebiet von Adolf quasi die Geschäfte quasi ordentlich mache und ich berufe aufs Besatzungsrecht. Ist es okay? Gut, Geschäfte machen, das hat schon damals funktioniert. Darum geht's. Damit sind wir doch alle ja, so. Dieses ist eine quasi komplette Beschreibung. Warum das es braucht, da steht da drin, dass quasi ein Staatsangehöriger für den Nachweis ist, welchen Personalausweis. Deswegen habe ich das euch zugeschickt, damit es in eurer Mappe tut. Damit nämlich, wenn einer immer noch von gelben Schein bedroht ist, sagen könnt, was will er denn? So, eure eigene Regierung hat es doch quasi gesagt, die Grüne in der Hand, steht doch das drin. Weil ja die blöde Person quasi kein Nachweis ist. Welche Staatsangehörigkeit das besitzt und jetzt weiß ich es immer nicht, weil da steht auch keine drin. Das will ich nicht so schlafen wie vorher. Bei den Nexon spielt Monopoly einfach in der 26 Kriegs. So. Das ist alles nur ein Betrugsding und da hätte es dann eben eine Liste gemacht, dass quasi zwischen 2009 und 2017 8.800 das beantragten und auskenntlich gekriegt haben. Und die wollen nicht, dass der Otto Normalverbraucher diesen Schein kriegt. Weil es muss was dahinter sein, noch quasi wegen irgendwelchen Rechtsgeschäften, die für uns nicht greifbar sind. Hat das was mit der Haare kam? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Man weiß es nicht, ob da was damit dahinter hängt. Es hat nur mit Rechtsgeschäften und die müssen schwören aufs Gebiet vom 31.12.37, damit die Rechtsgeschäfte gemacht werden können. Und sonst ist gar nichts zu und es müssen eben nur Bestimmte machen. Ein Arzt tut quasi mit dem Ausland zusammenarbeiten wie im Studium, der Apotheker. Der Polizist, weil er quasi das Gebiet verteidigen muss vom 31.12.37, der muss er loyal sich erklären und die anderen Konsorten, was immer so rumrennen. Und der Politiker so und so, weil der muss er die Frau so und so, das ist denn der eigene einzige Rechtsgrundlage der Politik, Geschäfte im Gebiet vom 31.12. zu machen, um die da damit abzusichern. Weil wer hat fürs Besatzungsrecht garantiert? Die Alliierten. Und dann deswegen können sie sich darauf berufen, aufs Besatzungsrecht. Da muss aber mein Vertragspartner ja auch so, ich halte es ein, Antrag, Besatzungsrecht, danach machen wir es. Darum geht es, umsonst gar nichts. Und uns brauchen sie quasi zum Abmelden. Weil einer muss den Dreck ja bezahlen. Wählen darf er Deutschland laut Grundgesetz. Wählen darf er Deutschland laut Grundgesetz. Ja, wählen darf er gar nicht, weil er Person nie wählen darf. Ja, das heißt ja dann ja Gesetz. Naja, wählen darf wer quasi Deutscher gemäß Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz ist. Wenn ich mir aber nur mitteile mit der Urkunde, dass ich hier deutscher Staatsangehöriger bin, dann fehlt noch ein Wort, denke ich einfach. Nach Geburt oder Abstammung? Nach Abstammung quasi von Württemberg oder Ding. Da ist immer noch ein Fragezeichen. So, und deswegen kann ich nicht wählen, weil ich Folgendes passiert ist. Du geboren. Geburtsurkunde. Geburtsurkunde von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist nicht rechtsfähig entstanden. Geburtsurkunde nicht rechtsfähig. Standesbeamter nicht rechtsfähig. Natürliche Person auch nicht rechtsfähig. Ist gleichzusetzen mit juristischer Person. Arschlochkarte gezogen. Eine nicht rechtsfähige Person darf nicht wählen. Ich habe jetzt Einladung zum Bürgermeisterwahl gekriegt. Kein sein. Wählt. Die Bürgermeister haben das Handtuch geschmissen, alle drei, und jetzt wählen sie. Weißt du, wer da eingeladen ist? Der Name ist eingeladen. Bei der Bundestagswahl war es noch der Familienname, aber bei der Bürgermeisterwahl, da wollen sie nur die juristische Person haben. Ja. Ist ein Spiel. Und wir haben es durchbrochen, weil wir wissen, wie man aus diesem Ding rauskommt, weil die, den Urteile, die ihr was in der Einladung drin habt, beschrieben habe, was ich tun muss. Ich muss den Verzicht nach § 30 stark der deutschen Staatsangehörigkeit erklären. Und den Verzicht können sie nicht abwehren. Was verliere ich dabei? Kommt. Verliere ich was? Bergschulder. Der Bergschulder verliere ich. Kann nicht schlecht sein. Verliere ich irgendeine Staatsangehörigkeit, die mir quasi die gar nicht geben könnte? So, warum? Weil der Martin da ist, hier mit Freude strahlt sich. Hinter mir hockt der Schwiewager mit seinem Erbrecht. Der hat immer noch die bayerische Staatsangehörigkeit. Steht aber auch drin, dass ich nur noch eine Staatsangehörigkeit verfügen darf, wenn ich eine andere habe. Nein, brauche ich nicht. Die haben wir doch von Geburt an. Wir haben die von Geburt an. Drei Ahne, im Lexikon steht es drin, von Kolumbias, Lateinisch auf Deutsch. Ja. Klar, so, die Person kann gar keine Staatsangehörigkeit, der Verzicht ist eine ganz einfache Sache, die behauptet, man kann das nicht, aber der Verzicht muss gewährt werden. In dem Urteil, was ich euch da gezeigt habe, in dem zweiten. In Österreich ist, da sind ja zwei Staatsangehörigkeiten. Das ist einmal drinnen. Klammerbuch und Abstammung. Ja. Das ist für der Mensch. Und das eine ist für die Person. Linksrum, auf. Es geht nur um die Person. Und die Person, die will ich nicht haben, weil die hat nichts. Es hat der Mensch alles. Und der Mensch hat quasi mit seinem, nennen wir es jetzt Familienname, sein Erbrecht. Und sein Erbrecht ist was drin? Die Abstimmung. Ja. Aber Martin, steht in dieser PDF da vom Heiler, also in diesem Schriftspruch vom Heiler, sagt die BAG, dass er auch per Abstammung nicht seine Staatsangehörigkeit. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Weil sie sich nämlich widersprechen. Auf der einen Seite schreibt es da drinnen, dass es unmöglich sei, weil der Staat nicht mehr vorhanden ist, das zu machen. Aber die Bundesrepublik tut quasi für einen nicht vorhandenen Staat sich anmaßen, Dinge zu tun. Das ist ein Widerspruch in sich und das dient ja nur dazu, denjenigen da quasi von der Wahrheit fernzuhalten. Wenn der Heiler nicht fixer gewesen wäre, dann hätte er diese Drecksbande quasi mit den Nazi-Gesetzen durch Kakao und so. Das konnte aber nicht, weil das ist das 80-20-Problem. Ja. Sein Bruder ist mal bei der Polizei. So, weil er noch einen Fehler gemacht hat? Er ist als Person hingegangen. Heiler, was ist das denn wieder? Er ist als Person hingegangen, die werden doch quasi in Stunde Eigentum gehen. Der ist doch gar nicht hingegangen, das war das Problem. Ich weiß nicht, aber das ist auch erklärt und dann hat er die Post nämlich auch genommen aus der Briefkasten. Und trotzdem ist so ein Urteil gefallen. Und deutscher Eiler hat nicht drin, Laden drin und die hat er zurückgeschickt und abgegangen. Vollvollständig. Also sagt zumindest war es. Naja, der muss doch bisher, ich wäre nicht so eine Entscheidung, wo wir nicht Ding zurückgegangen wäre, das ist doch selbst Urteil, dass das quasi nicht stattgegeben ist, aber die haben ja da ein Ding da draus gemacht. Also ganz einfach zu wissen, die Person ist der Eigentümer dieser nicht rechtsfähigen Land oder Gemeinde oder Standesamt. Die müssen doch diese nicht rechtsfähige Person, weil sie selber nicht rechtsfähig sind, die können sie doch gar nicht entlassen. Wie wollen die das machen? Nee, die können uns gar nichts machen. Null! Nicht Rechtsfähigkeit, nicht rechtsfähig. Dadurch entsteht nicht einmal eine natürliche Person, die Rechte und Pflichten haben kann. Sondern es sind zwei juristische Personen da, die gleichgestaltet keine Rechte besitzen. Deswegen taucht vor Gericht keine rechtsfähige Prozesspartei auf. Und deswegen kann kein Prozess stattfinden. Es sei denn, du lässt dich über den Tisch ziehen und wenn ich sage, ich rufe auf, dann ist es zu spät. Weil das muss ich vorher zur Geschäftsstelle zu Protokoll abgeben. Findest du eine kleine Anekdote zu der Beschreibung zu den Amerikanern? Die haben zum TÜV nach Schweden wegen einer Autogeschichte, da war vor mir dran eine Anmeldung, ein US-amerikanischer Staatsbürger mit einem Pass, wollte eine Fahrschule hier eröffnen, dann hat er bezahlt mit diesen Scheinen, mit den X-Konten drauf, da habe ich ihn angeboten, habe gefragt, warum ich das frage, dann sage ich, wieso, ob er es weiß, sagt er, ja, er weiß das, X steht für nichts. Ich spreche für Deutschland, die Deutschen dürfen es nicht machen. Und habe ich dann kurz innegehalten und gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, mich zu überlegen, diesen gelben Schein zu machen. Er sagt, das ist das einzig Richtige, was ich machen kann. Die Deutschen wissen es nicht, mir Ami wissen das. Und er hat sich jetzt vorbereitet auf einen großen Schlag mit Einrichtung von Wassertanks und Reservefutter und etc. und pp. Und der Vorbereiter sagt mir auch wieder, ist richtig, ich sage mal, die Ausländer wissen alles, das machen, wir haben es jetzt von dem Ingo gehört, die Engländer wissen es und so weiter. Ja? Ich habe hier eigentlich nicht mitgekriegt. Was hast du nicht mitgekriegt? Was er gesagt hat. Ganz schwierig, frag ihn nochmal. Wo ich vorgehe, ich mache jetzt eine Pause, ich muss auf die Toilette.